Knechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich, dann werden Thank you.